cui si discuteva il tema Europa contro i Belgi Gesellschaft, e ho partecipato a un dibattito con Niklas Luhmann sopra questo argomento e sono uscito da questo dibattito con una impressione molto forte, ma anche in qualche modo molto pessimistica, del modo, intorno al modo in cui noi rischiamo di affrontare, noi come storici, soprattutto come professionisti della ricerca storica, rischiamo di affrontare questo futuro del XXI secolo che si sta davanti. La facilità con cui si proietta in una utopica e pacifica prossima Welt Gesellschaft tutto il complesso dei conflitti, dei problemi, degli strazi a cui la nostra civiltà europea durante 10 secoli o meno si abitua. Io credo che sia anche questo uno dei compiti che gli istituti storici oggi hanno. Grazie a Dio oggi forse con questo tema noi parleremo solo dell'Europa e non di Welt Gesellschaft. Proviamo a sentire da lui quali sono le sue previsioni in proposito. Ja, meine Damen und Herren, ich habe also nur mit allergrößten Bedenken der Bitte entsprochen, hier aufzutreten, und ich muss gestehen, die Bedenken sind nicht geschwunden, sondern sind umso größer geworden, je länger ich also an diesen Tagen heute teilgenommen habe. Bedenken, die ich auch Herrn Prodi gegenüber geäußert habe, ich weiß nicht, ob das, was ich Ihnen bieten kann, dem Anspruch gerecht wird, der von diesem hochkarätigen Publikum und von der Thematik hergestellt wird. Ich habe etwas die Befürchtung, dass die Kragenweite etwas zu klein ist für die Dimensionen, die hier verlangt werden. Ich will Ihnen berichten und ich kann Ihnen nur berichten von einem sehr einfachen, sehr bescheidenen, sehr konkreten Versuch, in internationaler Zusammenarbeit eine Edition auf die Beine zu bringen. Das ist ein Experiment und das ist vielleicht auch eine Utopie. Dieses Experiment, diese Utopie lautet Internationale Kommission zur Herausgabe von Quellen zur europäischen Geschichte. Ich bin sicher, dass kaum einer von Ihnen jemals etwas von dieser Kommission gehört hat, außer Andreas Kraus, der Mitglied dieser Kommission seit vielen, vielen Jahren ist. Ich möchte Ihnen ganz kurz skizzieren, Entstehung, Zielsetzung, Ergebnis, gegenwärtiger Stand, vor allem Erfahrungen aus der bisherigen Kommissionsarbeit und Zukunftsperspektiven. Diese Kommission ist gegründet worden vor 25 Jahren, 1968, ist hervorgegangen Herr Parravicini aus dem Deutschen Historischen Institut in Paris. Wir hatten Ende 67 anstatt eines großen Kolloquiums eine Reihe von Table Ronde durchgeführt, darunter eine über den gegenwärtigen Stand der Richelieu-Forschung. Und da entstand während dieser Table Ronde der Wunsch, sollte man nicht eine Edition Richelieu erneut aufgreifen, die immer wieder stecken geblieben ist. Und sehr schnell hat sich daraus ergeben, sollte man nicht eine solche Edition als ersten Schritt für eine größere Reihe Edition Quellen zur europäischen Geschichte machen. Wir haben 68 unter diesem Gesichtspunkt diese Kommission begründet. Sie setzte sich zum Ziel, in internationaler Zusammenarbeit eine Edition von grundlegenden Quellen zur europäischen Geschichte herauszugeben, als Beitrag der Historiker zu dem im Entstehen begriffenen einigen Europa. Erster Präsident dieser Kommission war Roland Mounier, Mitglieder waren zunächst französische und deutsche Historiker, zu denen im Laufe der Zeit italienische, spanische, englische Historiker hinzutraten. Es sollte, wie gesagt, mit einer Edition der Papier de Richelieu begonnen werden, womit unterstrichen werden sollte zugleich, dass Richelieu nicht als eine nationale französische, sondern als eine europäische Größe zu betrachten ist. Und es wurden als weitere Projekte formuliert, etwa europäische Friedensverträge, Heiratsverträge zwischen europäischen Dynastien, Theoretiker, theoretische Schriften zur europäischen Einigung, europäische Reisebeschreibungen, Memoiren europäischer Staatsmänner, Quellen zur europäischen Geschichte, Politik Schumanns, de Gasparis, Adenauers. Die gesamte Reihe sollte unter dem Titel Monumenta Europae Historica stehen und dies in einer ganz bewussten Anlehnung zu Monumenta Germania Historica. Wir waren der Meinung, dass die Parallele stimmt und dass man die Parallele aufgreifen sollte. Das heißt also, die Originalität dieses Modells lag darin, dass also nicht von einem nationalen Institut her, von einer nationalen Forschungseinrichtung her, ein Verbund hergestellt würde mit anderen nationalen Forschungseinrichtungen, sondern dass eine zentrale internationale Institution in Zusammenarbeit mit nationalen Institutionen ein solches Editionsunternehmen übernimmt. Ergebnis, gegenwärtiger Stand, erschienen sind bislang 7 Bände Papier de Richelieu, dazu ein Registerband. 6 dieser Bände behandeln die Innenpolitik, ein Band behandelt Außenpolitik, Beziehungen zum Reich. Alle diese Bände sind herausgekommen im Verlag Pedon in Paris. Die französischen Bände wurden durch Pierre Crillon bearbeitet, der Mitarbeiter und dann Pensionär war des Centre de Recherche sur la Civilisation de l'Europe Moderne von Mounier an der Sorbonne. Der deutsche Band durch Adolf Wild bearbeitet, finanziert durch die DFG. In Arbeit sind zurzeit 4 weitere Bände, ein 2. Band Empire, ein Band Deutsche Kurfürsten, ein Band Genua, ein weiterer Band Innenpolitik. Außerdem liegt vor das Register für Band Empire 1 und es soll nach Fertigstellung von Band Empire 2 eben auch auf diesen Band Empire 2 erweitert werden. Die Kommission umfasst gegenwärtig französische, italienische und deutsche Historiker. Die laufenden Arbeiten werden durchgeführt auf deutscher Seite durch 2 Schüler von Maletke, Marburg, finanziert durch die DFG und durch die VW-Stiftung. Auf italienischer Seite durch Mitarbeiter des Centro di Studi sull'Età Moderna in Genua unter der Leitung von Maria Grazia Botaro Palumbo, durch dieses finanziert. Auf französischer Seite, nach dem plötzlichen Tod des Bearbeiters Crillon, hat zunächst diese Arbeit fortgesetzt, Georges Deton mit Mitarbeitern des französischen Außenministeriums. Deton ist schwer erkrankt, zurzeit gibt es also Bemühungen um eine Weiterführung durch einen neuen Mitarbeiter, der finanziert werden soll durch CNRS, durch Außenministerium, eventuell auch durch dieses Centre Roland Mounier. Erfahrung aus der bisherigen Kommissionsarbeit. Der ursprüngliche Plan, eine übernationale juristische Basis für diese Kommission zu schaffen, erwies sich als nicht durchführbar. Wir mussten zurückgreifen auf eine Vereinsgründung auf nationaler Basis. Wir haben 1969 einen entsprechenden Verein unter diesem Titel in Mainz ins Vereinsregister eintragen lassen und gleichzeitig oder einige Wochen später das entsprechende im französischen Vereinsregister in Paris. Die Satzungen sahen vor, dass der internationale Charakter der Kommission bei der Zuwahl von Mitgliedern auf jeden Fall berücksichtigt werden muss und zumal bei der Zusammensetzung des Vorstands. Zweitens, die ursprünglich vorgesehene breite Streuung bei der Zusammensetzung der Kommission hat keinen Niederschlag gefunden in der praktischen Editionsarbeit. Es hat sich bis vor einigen Jahren alles konzentriert auf eine deutsch-französische Zusammenarbeit, die dann vor einigen Jahren durch das Hinzutreten eben des Instituts von Frau Palumbo in Genua erweitert werden konnte. Drittens, es hat sich als äußerst schwierig erwiesen, gemeinsame Editionsregeln zu erarbeiten und sich darauf festzulegen. Wenn ich Ihnen sage, dass man also bei bestimmten Kommissionssitzungen zwischendurch in Bezug auf Editionsregeln den Begriff Chinoiserie hörte, also sagen wir Korinthenkackerei, dann sehen Sie daraus, mit welchen Problemen man zu tun hatte. Die erste große Krise in dieser Editionsarbeit, in dieser Kommission, entstand, als das Manuskript des ersten Bandes fertig war. Es war vorgesehen, dass diese Manuskripte durch zwei Mitglieder der Kommission revidiert werden. Der Band hat, ich sage einmal, erhebliches Entsetzen hervorgerufen bei einigen deutschen Fachleuten, aber unsere französischen Kollegen wollten, dass so schnell wie möglich etwas gedruckt und auf dem Markt erscheint. Und der Band entsprach also darum nicht unbedingt den Erwartungen, die wir daran gestellt hätten. Aber es gab aufgrund eben dieser Differenzen erhebliche Spannungen innerhalb der Kommission. Viertens, die Finanzierung der Mitarbeiter, der Druckkosten, der Kommissionssitzungen konnte jeweils immer nur in nationalem Rahmen und unter nationalen Bedingungen erfolgen. Das heißt also, dass hier mit der Vergabe, mit der Genehmigung von Zuschüssen entsprechende unterschiedliche Bedingungen verbunden waren. Es gab eine einzige Ausnahme, die DFG hat einen Zuschuss, einen Druckkostenzuschuss an den französischen Verlag Pedon gezahlt. Fünftens, die Verwirklichung eines über diese Partie der Richelieu hinausgehenden Programms scheiterte bislang an der Sorge um eine Zersplitterung der Kräfte und aus der Sorge um eine Überforderung der Möglichkeiten der Kommission. Sechstens, insgesamt zeigte sich, dass in der praktischen Arbeit die nationale Komponente ein außerordentlich großes Gewicht erhält, und zwar unter verschiedenen Gesichtspunkten. Das fängt an bei dem ganz einfachen Problem der Sprache. Es war so, dass die, sagen wir, Geschäftssprache innerhalb der Sitzung bislang weitaus das Französische war, was automatisch den Franzosen, denen, die spielend diese Sprache beherrschen, eine gewisse Priorität gab. Es war eben nicht möglich, dass jeder alles verstand oder dass jeder alles sagen konnte. Auf diese Weise also ergaben sich gewisse Prioritäten. Prioritäten eben dann auch durch die Finanzierung. Dieses schöne Sprichwort, wer bezahlt, bestellt, hat auch hier eine Rolle zu spielen. Es gibt dann drittens ein Problem, das ist die Frage des Prestiges der beteiligten Einrichtungen oder Personen. Zum Beispiel, zu erwarten, dass Mitarbeiter eines Instituts eine Arbeit abliefern, die dann nicht in der Reihe dieses Instituts erscheint, sondern außerhalb, das ist ein Problem. Und ich sage offen, daran scheiterte die Mitarbeit des Deutschen Historischen Instituts an dieser Edition. Mentalitäten spielen dabei eine Rolle und so weiter. Konsequenzen aus diesem Fall. Ich glaube, wenn man ein solches Modell durchführen will, dann muss man aus diesen bisherigen Erfahrungen heraus Folgendes beachten. Erstens, es ist unerlässlich, dass die Mitarbeiter an einzelnen Projekten eingebunden sind in bestehende nationale Forschungseinrichtungen. Aus den verschiedensten Gründen, aus rein praktischen Gründen, weil wir hier die materiellen Voraussetzungen für diese Arbeit finden, aus fachlichen Gründen, sie können hier durch Rat unterstützt werden, aber eben auch aus Gründen einer gewissen Kontrolle. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass also, sagen wir einmal, frei schwebende Mitarbeiter eben unter Umständen Dinge vorlegen, die dann nicht dementsprechend, was man sich wünschte. Zweitens, damit aber die Editionsarbeit eine einheitliche Linie erhält, ist notwendig, dass diese Institutionen in einer solchen zentralen gemeinsamen Kommission vertreten sind. Drittens, sollte man tatsächlich dazu kommen, dass verschiedene Projekte in einer solchen Kommission in Angriff genommen werden, so müssen selbstverständlich für diese verschiedenen Projekte innerhalb der Kommission Sektionen gebildet werden, in denen für diese speziellen Projekte Fachleute für die Planung, für die Durchführung verantwortlich sind. Aber dann, viertens, eben angesichts dieses Gewichts, das unter diesen Umständen der nationalen Komponente zukommt, ist es entscheidend für den internationalen, für den europäischen Charakter dieser Kommissionsarbeit, dass diese Kommission selbst und als solche in der Lage ist, integrierend und koordinierend zu wirken. Das hängt in erster Linie natürlich ab von rein personellen und materiellen Voraussetzungen des Vorstands. Er hat eben zu sorgen für eine gemeinsame Planung, für verbindliche Richtlinien, für eine übergreifende Aufsicht, für eine permanente Kommunikation, aber er muss eben deshalb auch in der Lage sein, mobil genug sein, damit er diese Aufgaben durchführt. Insgesamt also kann man sagen, ein solches Modell ist eine Kombination von zentralen und föderalen Funktionen. Es ist keineswegs so, dass eine solche internationale Kommission rein zentralistisch arbeiten könnte. Es ist angewiesen auf die Mitarbeit von nationalen Institutionen, Einrichtungen. Aber sie muss, damit dieser internationale Charakter unter verschiedensten Gesichtspunkten gewahrt bleibt, in der Lage sein, diese Funktion der Koordination, der Integration tatsächlich auch durchzuführen. Zukunftsperspektiven. In der letzten Sitzung im Sommer haben wir beschlossen, die Möglichkeiten einer Programmerweiterung zu überprüfen. Einzelne Kommissionsmitglieder sind beauftragt worden, eine entsprechende Vorlage für die nächste Sitzung vorzubereiten. Gedacht ist an Friedensverträge, an Heiratsverträge, an Theoretiker der europäischen Einigung, an römische Verträge. Keineswegs soll deshalb die Fortführung der Review-Edition vernachlässigt werden, aber wir möchten versuchen, breiter zu werden. Zweitens, wir versuchen zurzeit, die Kommissionsarbeit in ein Programm der Kommission der Europäischen Gemeinschaften aufzunehmen. Es gibt hier ein Programm Human Capital and Mobility, und innerhalb dieses Rahmenprogramms gibt es eine Activity 2, Scientific and Technical Cooperation Networks. Also die Unterstützung von Verbundstrukturen, bei denen also auf der einen Seite eine zentrale, sagen wir, Leitung besteht, auf der anderen Seite eben aber die Mitarbeit von festen Einrichtungen. Dieses Programm scheint durchaus zugespitzt zu sein auf die Bedürfnisse, die ich Ihnen eben nannte. Die Frage ist, ob die Europäischen Kommission mit einem solchen Programm tatsächlich die Geschichtswissenschaften meinen. Es gibt zwar bei den Wissenschaften, die hier aufgeführt sind, an letzter Stelle Human and Social Sciences, aber bei der näheren Beschreibung dessen, was man hier erwartet, geht es also vor allem um gegenwartsbezogene Fragen, um soziale Strukturen, um Demografie und so weiter. Die Frage, ob unter dieses Kapitel auch Geschichte fällt, die Editionen fallen, grundlegende Editionen zur europäischen Geschichte. Das müsste man also im Verlauf einer solchen Antragstellung durchprobieren. Ich fasse zusammen, ich habe Ihnen gesagt, ich würde Ihnen berichten über ein Experiment oder über eine Utopie. Ein Experiment ist es ganz sicher, insofern, als wir in einem sehr bescheidenen Rahmen Erfahrungen gemacht haben, von denen ich glaube, dass sie gültig sind und von denen ich glaube, dass man sie sehr pragmatisch beachten muss, wenn man eine solche Arbeit fortsetzen muss. Utopie. Wir waren sehr oft dabei aufzustecken, zu resignieren. Und wir haben es dann doch nicht getan, weil wir meinten, dass europäische Geschichte eigentlich auch durchgeführt werden müsste in europäischem Rahmen. Und so heißt Utopie, dass von hier aus eine Motivation entsteht, die wir in Optimismus umsetzen wollen, in pragmatisch bestimmte Realisationen. Ich glaube, dass wir europäische Geschichte betreiben müssen, nicht mehr nur, aber durch Institute für europäische Geschichte, und dass irgendwo in weiter Ferne einmal gegründet werden müsste, ein Institut, das heißt Europäisches Institut für Geschichte. Und vielleicht ist unsere Kommission ein ganz kleiner, erster, aber zukunftsweisender Schritt in diese Richtung. Noi non sapevamo che cosa Elvisi avrebbe detto questa sera, però credo di interpretare anche il pensiero di Prodi e del diciamo scientifico dell'Istituto Germanico, dicendo che nessuna relazione avrebbe potuto essere migliore di questa, perché mi pare che è molto meglio avviare l'utopia europea partendo da un elenco di difficoltà, se non di fallimenti, piuttosto che partendo da presupposti ottimistici e speranzosi che nella realtà trovano ormai sempre meno riscontro. Quindi io sono molto grato a questo Pedro per la durezza e la chiarezza con cui si è illustrato l'andamento di questa iniziativa che ormai conta 25 anni di storia, che ha avuto forse più difficoltà che successi, ma che nonostante questo continua a proporsi come un'iniziativa europea. Credo che su questa base sia possibile iniziare ora una discussione che riguarda Commissione di cui avete già parlato, ma che forse più in generale potrà riguardare le minuscole possibilità che noi stessi abbiamo come responsabili di istituti storici nazionali che vogliono fare storia, non geografia europea, di fare qualcosa insieme. Quindi darei subito la parola a chi. Ich danke Herrn Weber sehr für seinen interessanten Erfahrungsbericht. Ich glaube, wir müssen Ihnen sehr für Ihren interessanten Erfahrungsbericht danken. Ich muss aus meiner eigenen Erfahrung sagen, solche Schwierigkeiten, wie Sie sie uns berichtet haben, sind zum Beispiel hier im Italienisch-Deutschen Historischen Institut meines Wissens niemals aufgetreten. Es ist nun auch eine andere Situation, aber ich habe hier solche Spannungen nie erlebt. Und ich glaube, auch in Frankreich und auch in Deutschland ist heute die Atmosphäre für solche Zusammenarbeit günstiger, also viel günstiger, als sie noch vor 20 oder 10 oder 5 Jahren war. Wir haben das ja in Paris auch an konkreten Fällen festzustellen, Gelegenheit gehabt. Ich meine, man könnte eine grenzüberschreitende historische Zusammenarbeit auf lange Sicht zunächst nur auf die bestehenden Institute in den verschiedenen Ländern stützen. Wir können halt nicht so schnell neue Institute aus dem Boden stampfen. Es fehlt auch im Augenblick nur an Geld oder an Erfahrung. Aber es gibt ja hervorragende Institute. Wir haben ja heute genügend Vorträge gehört über das, was es in Italien, was es in Österreich und was es in Deutschland schon gibt. Und grenzüberschreitende historische Forschungen müssen, so glaube ich, zunächst einmal von diesen Instituten ausgehen, die miteinander kooperieren müssen. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Projekt, das Herr Möller und Herr Hildebrand über die französisch-deutschen Beziehungen nicht nur in außenpolitischer, sondern auch in kultureller und wirtschaftlicher Beziehung leiten und das schon gute Erfolge zutage und gute Erfolge zeitigt. Ich glaube also, wir müssen hier sehr vorsichtig vorgehen und die Erfahrung in den einzelnen nationalen Instituten nutzen. Man kann ja auch nicht angesichts der verschiedenen Laufbahnen in den einzelnen Ländern und der verschiedenen Interessen der jungen Historiker, die ja auch alle beruflich weiterkommen wollen, kann man nicht alles auf einen Nenner bringen. Man muss von den konkreten Gegebenheiten ausgehen in den einzelnen Ländern und zu grenzüberschreitender Zusammenarbeit kommen. Ja, vielen Dank, Herr Bereit. Herr Wechsel, guten Tag und alle anderen. Ich wollte zu drei Punkten etwas sagen. Sie haben zu drei Punkten das Wort. Dafür ich sehr danke, weil es sehr interessant war, Herr Weber. Der erste Punkt, Sie haben gesprochen über die Schwierigkeiten bei der Vereinbarung von Standards bei Editionen. Ich denke, dass wir vielleicht noch eine ganze Weile damit arbeiten sollten, dass wir die verschiedenen Riten der Edition akzeptieren, denn sie repräsentieren ja verschiedene Wissenschaftskulturen, von denen jede ihre Vorzüge und ihre Nachteile hat. Also die Entwicklung europäischer Einheitsregeln für Edition scheint mir vielleicht zunächst kein vorrangiges Ziel zu sein. Die zweite Frage, die richtet sich auf die Notwendigkeit dieses Quellenunternehmens. Denn wenn ich so die verschiedenen Sorten von Texten, die Sie edieren wollten oder ediert haben, und sich auch jetzt vorgenommen haben, betrachte, so geht das doch in sehr verschiedene Richtungen. Das eine war ein Editionsunternehmen, was notwendig war, aber praktisch subsidiär auf diese Weise auf den Weg gebracht wurde, die Richelieu-Papiere. Eine zweite Gruppe von Editionen waren, wie soll ich sagen, Quellenlesebücher europäischen Zuschnitts, Heiratsverträge, Friedensverträge. Da ist ja auch vieles schon ediert, was dann zum Nutzen der Europäer einmal in einem Band zusammengestellt wird. Die dritte Gruppe betrifft Editionen, die nun den materialen europäischen Einigungsprozess betreffen, also der Nachkriegszeit, was wieder etwas anderes ist. Also meine Frage angesichts der gewissen Vielheit der Richtungen, wo ist die Notwendigkeit, nach Auffassung der Kommission, ein europäisches Editionswerk zu begründen? Und mein dritter Punkt zielt eigentlich in Richtung auf das, was Herr Weiß gesagt hat. Ich meine, die Vernetzung europäischer Forschungsinstitute ist ja sehr weit vorangekommen. Also wir sind ja nun ständig im Kontakt. Und ich denke, wenn man da noch etwas zulegen will, würde ich vielleicht nicht an ein europäisches Forschungsinstitut denken, sondern vielleicht an den Weg, den wir in Göttingen mit der Mission Historique Française zu beschreiten versuchen, dass also eine institutionalisierte Forschergruppe auf Jahre hin in den Kontext eines anderen nationalen Forschungsinstituts regelrecht implantiert ist. Denn auf diese Weise lernt man dann auch die nationalen Besonderheiten, Vorzüge, aber auch die wechselseitigen Idiosynkrasien im täglichen Umgang kennen. Und ich glaube, das ist ein Weg, in dem wir alle dann allmählich lernen, in verschiedenen nationalen Wissenschaftskulturen gleichzeitig zu leben. Also nicht eine Welt, wir sollen nicht in einer Welt leben, sondern wir sollen die Fähigkeit haben, in vielen Welten gleichzeitig zu leben. Vielen Dank, Herr Engelhardt. Für mich hat der Vortrag von Professor Bieber sehr an Diskussionen über auswärtige Kulturpolitik erinnert. Und ich habe mal ein Referat vom Auswärtigen Amt dazu geleitet. Und was ich festgestellt habe, ist, dass man europäische Kulturpolitik, und das würde ungefähr einer europäischen Geschichte entsprechen, bei uns als eine Addition der nationalen Kulturpolitiken oder versteht. Und ich habe überall festgestellt, dass das fast das gesamte Denken staatlicher Stellen, nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb Deutschlands, ist. Europäische Geschichtsforschung als solche setzt nun auch im Grunde, da das ja finanziert werden muss, Verwaltungen voraus, die diesen Gedanken überhaupt begreifen und den Unterschied einer europäischen Geschichte von der Addition nationaler Geschichten überhaupt realisieren können. Wenn man sich beispielsweise anschaut, wie es mit den europäischen Kulturhauptstädten entgehen würde, ist hier meiner Meinung nach eine große Chance vertan worden. Das fängt in Athen an und ich glaube, es wäre ein Anlass gewesen, dass sich alle europäischen Länder auf ihren Bezug zum Antiken oder zu Griechenland überhaupt besonnen hätten. Und wenn es nach Florenz geht, hat Florenz mit Sicherheit auch ganz Europa etwas gegeben. Aber es wurde immer nur dieses eine und jeder stellte und gockelte sich so dar. Ich merke das auch in meinem eigenen Beruf hier. Vor kurzem gab es ein großes Symposium auf der Universität Verona über die europäische Romantik und die haben mich dazu eingeladen. Und ich habe gesagt, nun leitet doch mal bitte alle europäischen Generalkonsuln ein. Das ging so von der spanischen, französischen, englischen, deutschen, russischen, polnischen, kroatischen Romantik. Und das haben die auch getan, mit dem Ergebnis, dass ich gleichwohl als einziger da war. Es kam keiner sonst. Das heißt, ich war dieses Bewusstsein, dass man sich vielleicht mal gesamt als europäisches Kultureinheit selbst mal darstellt, aufgeteilt in Nationen, das Bewusstsein ist noch nicht ganz besonders weit. Eine kleine andere Bemerkung. Ich glaube eben, ich glaube, wir haben ja bei den deutsch-polnischen Schulbuchkommissionen diese sehr schmerzlichen Erfahrungen gemacht und man nähert sich nur ganz langsam an. Es ist ja nicht so, dass die nationalen Geschichtsschreibungen widerspruchsfrei sind, sondern Rüschentür stellt sich mit Sicherheit in Frankreich ganz anders dar als von Heidelberg aus. Dieser Ausgleich, dass der Bezug zwischen den Kulturen und auch den Geschichten ist, glaube ich, geprägt sehr durch nationales Denken. Ein Denken, das eigentlich die Bezüge zu den anderen gar nicht mehr wahrnimmt. Also deutsche Kultur, deutsche Geschichte, deutsche Kaiser etc. Ich glaube, dass eigentlich die Geschichte auch der nationalen Kulturen eigentlich eine Geschichte des Austauschs. Und dass man an die Stelle des nationalen Übermuts oder der zentralen Stellung der eigenen Nation in Geschichtsverständnis eigentlich das Gefühl der Dankbarkeit für das, was man von den anderen bekommen hat, setzen sollte, das ist für mich das eigentliche europäische Geschichtsbewusstsein, ist das, dass wir alle allen anderen sehr viel zu danken haben. Das ist keine wissenschaftliche Kategorie, ist aber, glaube ich, eine geistige Haltung, die erst zu europäischer Geschichte führen könnte. Und dann kommt, glaube ich, noch dazu, dass eine persönliche Ansicht, die ich auch noch mal zum Besten geben möchte. Das ist das, dass ich glaube, dass jede nationale Geschichte verglichen mit dem, was der große Geist der jeweiligen Nationen, die Nationen vorgegeben hat, eigentlich ein Verrat am eigenen Geist ist. Das, ich glaube, dass neben dem Gefühl der Dankbarkeit ein Gefühl der Demut, der Kümmerlichkeit der jeweiligen historischen Realisierung hinzukommt. Wenn wir beides haben, haben wir vielleicht so etwas wie ein europäisches Geschichtsbild. Danke sehr, Herr Hermann. Bitte, Entschuldigung, dass ich schon wieder das Wort ergreife. Und auch Herr Weber, im Grunde nur, dass Sie angeregt nicht von einer Edition im europäischen Maßstab berichten. Aber ich kann es nicht unterdrücken, dass doch man nicht so pessimistisch zu sein braucht im Blick auf übernationale Zusammenarbeit. Die Europäische Rektorenkonferenz, die den meisten von uns im Allgemeinen nicht bekannt ist, und ihr Wirken in Sphären hat, in die der normale Gelehrte nicht hineinreicht, hat einen sehr klugen Beschluss gefasst. Es müsse doch den Rektoren einmal vermittelt werden, welchen Instituten sie vorstünden. Und die Europäische Universität sei nebst der katholischen Kirche, die da nicht zur Diskussion stand, ja wohl eine der ältesten Institutionen. So kam der Plan, eine History of European Universities zu schreiben, in vier Bänden. Der erste Band liegt in englischer, in portugiesischer und deutscher Sprache inzwischen vor, der zweite wird im nächsten Jahr kommen. Und das Faszinierende war, ich habe das Vergnügen, ich muss wirklich sagen, das Vergnügen, dem Editorial Board, also der Herausgeber, den sechs anzugehören, diese europäische Universitätsgeschichte ist geschrieben worden von Mitgliedern aus sicher über 20 Nationen. Und das ist ein außerordentlich schwieriges Unterfangen. Und Herr Weber, die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, haben wir natürlich auch sehr stark gemacht. Unser Vorteil war, es war ein übernationales Problemfeld, das zur Lösung stand. Und da war es dann leicht, in natürlich mehreren Sitzungen, in der Diskussion verschiedener Kapitel, die jeweils eingereicht wurden, von kompetenten Gelehrten aus verschiedenen Ländern einen einheitlichen Band zustande zu bringen. Und wenn ich von der Aufnahme und der Kritik zu diesem ersten Band ausgehen darf, bin Gott sei Dank nicht mit einem Beitrag vertreten, deswegen kann ich das ja sagen, ist sie sehr gut. Und das ist zum Beispiel ein Unternehmen, was sicher in den nächsten 100 Jahren nicht wieder in Gang gesetzt wird. Und ich könnte mir denken, dass man auch in Institutionen, Herr Stoller ist es leider nicht da, aber etwa europäische Rechtsgeschichte im Koinischen Handbuch sind einige wenige nicht-deutsche Mitarbeiter da, aber im Prinzip wird es von Deutschen gemacht. Und wenn man so denkt, das ist ja die europäische, vor allem im Mittelalter und frühen Neuzeit, ist die europäische Kultur in vieler Beziehung einheitlich, kommt das zustande? Das sind enorme Schwierigkeiten. Noch ein letztes Wort. Herr Weber, ähnlich wieder wie bei Ihnen, wo haben wir am meisten Geld herbekommen, wo war es am leichtesten? In Deutschland. VW-Stiftung, DFG und ähnliches mehr. Und das ist sicher ein Problem, aber da würde ich sagen, wir waren bislang die reichste Nation. Danke sehr. Herr Kraus, bitte. Herr Hammerstein, ich danke Ihnen, dass Sie die Geschichte wieder ins Positive gedreht haben. Es war im Augenblick doch die Kritik etwas überwiegend. Das sind Sie natürlich selber schuld, Herr Weber, weil Sie zurückhaltend argumentiert haben. Es ist viel, viel mehr an positivem Geschehen, auch dank Ihrer unermüdlichen, im Wenigsten optimistischen Grundhaltung, als jetzt herauskam. Es geht nicht hier natürlich nicht nur um die Freundschaften, die entstanden sind in diesen 25 Jahren, sondern es geht auch um die Sache, die gute Fortschritte gemacht hat. Nicht die Fortschritte natürlich, die gemacht hätten werden können, wenn die entsprechenden Mittel bereitgestellt worden wären, was sowohl in Frankreich wie in Deutschland nur mit großer Zurückhaltung geschah. Aber es ist auch dieser Streit von 1972 sehr erfolgreich gewesen im positiven Sinn. Roland Mounier hat zwar böse reagiert, weil wir ihm gesagt haben, ich war auch beteiligt, diese Grundsätze sind jene des 19. Jahrhunderts. Wir haben inzwischen ja doch Maßstäbe entwickelt, die man hier berücksichtigen müsste. Und da wir schon in der Kommission sind, waren wir so frei und haben das vertreten. Die jungen Kollegen aus Frankreich haben eingesehen, dass wir recht haben. Und so natürlich kommt es nur darauf an, dass der einzelne Bearbeiter dann auch präzise genug mit diesen Forderungen umgeht. Aber wir haben im Prinzip unsere Vorstellungen von Intentionstechnik und Intentionsprinzipien durchgesetzt. Nicht, glaube ich, also in Fortführung des Streits, sondern in Ausnutzung der Amnisierungsversuche, die dann also vor allem Rene Philosophie und andere ja an diese erste große Konfrontation inszeniert haben. Das war eine sehr liebenswürdige Einladung, die dann ergangen sind, und wir haben uns dann eben auf gesellschaftliche Basis übergeben. Die Schwierigkeiten, die großen Schwierigkeiten, die es hier gibt, sind die gleichen, die wir in unseren engeren Verbänden auch haben. Ich sollte zum Beispiel, und ich habe es auch versprochen, die Edition der Correspondence Richelieu mit Bayern und natürlich die gesamten Hintergründe, Denkschriften und all das edieren. Ich habe niemanden aufgetrieben, der das gemacht hätte. Das Geld war da, aber keine Bearbeiter. Das geht uns aber mit unseren eigenen Projekten ja auch so. Das ist also nicht etwa eine Sache, die mit dieser Struktur der Kommission zusammenhängt, sondern mit den allgemeinen Wissenschaftsgegebenheiten. Mit einer solchen Edition kann man sich bei uns immer noch, kann man bei uns immer noch nicht promovieren, geschweige denn eine Habilitation anstreben. Und so bleibt das halt hängen. Wenn man das versucht, wie ich es wohl versucht habe, in anderen Zusammenhängen, eine Dissertation dann mit einer Edition zu verbinden, die Dissertation, die Edition, die dauert Jahre und Jahrzehnte. Ich habe es immer noch nicht. Die Leute, die das fest versprochen haben. Also wollen wir hier den Pessimismus nicht auf Europa ausdehnen, sondern in unserem Fach belassen. Da ist er am Platz, aber dieses europäische Flämmchen, Herr Weber, der ist hier immer noch lebendigen Flamme. Wir wollen also dieses Flämmchen, auch wenn es vielleicht nicht gerade zur Flamme geworden ist, nähren, weiterhin nähren. Und vielleicht ist es doch ein Modell, das man in anderen Zusammenhängen, ich weiß also nicht, Mittelalter etc., wo ja schon viele solche Modelle auch laufen, ausdiskutieren sollte, auf jeden Fall nicht tot diskutieren. Vielen Dank, Herr Ahrer. Ahrer von Sorge. Io vorrei fare due osservazioni, forse un po' extravaganti, e che sono però nate proprio da questa relazione sulla dimensione europea della ricerca storica. La prima è quella di quanto credo abbia nuociuto allo sviluppo degli studi storici italiani, o perlomeno a dare loro una dimensione europea più ampia, l'assenza in Italia di istituti di ricerca specializzati che agiscono in grandi centri di cultura europea, l'assenza di istituzioni paragonabili agli istituti storici germanici nelle grandi capitali europee e soprattutto forse per esempio città come Madrid e Vienna, a cui storia di cui paesi la storia italiana è così intimamente legata, credo che ci abbiano anche forse sottratto la possibilità di pensare più profondamente lo sviluppo della storia italiana. E la seconda osservazione è legata al fatto, giustamente è stato sottolineato questa dimensione europea più ampia che nel futuro la pubblicazione e l'edizione delle fonti potrebbero assumere. Una riflessione che mi capita sovente di fare è anche quella relativa alla necessità, però nello stesso tempo, che si avverte particolarmente in alcune zone d'Europa, di cercare di salvare l'identità di un passato che è stato compromesso da una serie di avvenimenti o di tragedie storiche. Cioè, in particolare penso a tutte quelle parti d'Europa che hanno visto mutare in conseguenza di determinati avvenimenti storici la loro identità e nello stesso tempo anche la loro fisionomia storica culturale, alla scomparsa della cultura ebraica e della presenza ebraica nell'Europa centrale, all'arretramento della cultura e dell'identità tedesca dall'Europa orientale e, sia pure su una scala minore da un punto di vista dimensionale, ma però significativa, la scomparsa o comunque il riflusso di una cultura italiana o italo-veneta dall'Istria e dalla Dalmazia. E mi sembra che sarebbe proprio estremamente importante, attraverso iniziative di carattere bilaterale oppure multilaterale, cercare di salvare a queste parti d'Europa, anzitutto conservare la fonte, quindi dare la possibilità di studiare che cosa queste parti d'Europa sono state, e in una certa maniera attraverso la conservazione, la pubblicazione, la conoscenza e lo studio delle fonti, cercare in fondo di salvare un paesaggio storico-culturale importante per l'identità europea e che rischia altrimenti nel corso di una o di poche generazioni di scomparire del tutto. Se posso per esempio fare un riferimento anche ad una iniziativa nella quale sono personalmente impegnato, da qualche tempo faccio parte di una commissione italo-slovena che si muove poi in contatto con una commissione italo-croata per la ridefinizione, la formula naturalmente è diplomaticamente molto ambigua, dei trattati di Oslo. Ecco, personalmente penso che il compito di questa commissione dovrebbe essere proprio in prima linea quello di contribuire alla difesa di questa identità storico-culturale che a questo punto tutte le parti dovrebbero sentire come comune, nel senso che naturalmente è ormai una polemica di tipo nazionale, mi pare che sia del tutto superata da quelle che sono le linee di sviluppo più recenti. Grazie. Vasoli, forse che ne pressi. Io posso parlare solo dal punto di vista della storia della cultura e di un'età come quella del Rinascimento. Vorrei notare però, ecco, in questa sono abbastanza ottimista, il mutamento profondo che si è avuto proprio nella storia di quest'età. L'abbandono di posizioni fortemente nazionalistiche che erano tipiche, per esempio, della letteratura sul Rinascimento nel periodo tra le due guerre e ancora dopo, anche nei primo decennio dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Oggi, per esempio, nessuno pensa più a un primato italiano, per esempio, o a un primato francese. Sono discussioni completamente cadute. E c'è questa idea, che a me pare abbastanza positiva e profonda, della identità umanistica comune della cultura europea per almeno due secoli e mezzo. Cioè, la ricerca proprio di questo fondamento umanistico che era proprio di tutte dei ceti, diciamo così, colti dell'Europa, dalla Spagna fino alla Polonia, vero? Cioè proprio una identità culturale comune che poi era quella che si rifletteva anche nel mito storico, ma il mito anche molto importante, che è quello della Respublica Literarum, cioè l'idea che c'era una comune identità culturale europea che aveva fondamenti proprio nella identità comune umanistica. Vorrei dire di più, insomma, c'è adesso uno scambio molto interessante di storiografie. Per esempio, la storia di Firenze oggi è fatta in gran parte nei paesi anglosassoni, per la massima parte nei paesi anglosassoni. molto più che da studiosi italiani. Nell'edizione delle lettere di Lorenzo, che ho spesso rammentato, colui che la dirige è un figlio di una famiglia russa, emigrata in Germania, nato a Berlino, si è laureato a Firenze, è cittadino inglese con moglie americana. Questo per dire proprio la grande circolazione delle idee degli uomini. E i curatori sono un italiano, due inglesi, un'americana, il prossimo sarà un tedesco, quindi c'è proprio questa collaborazione, ecco, nello studio della civiltà del 4 e 500, che è sempre più una collaborazione europea, direi anche più che europea, insomma. Cioè c'è una ricerca anche poi che mi ha molto colpito, soprattutto nei paesi dell'est, di questa loro origine umanistica europea, per esempio, fortissima in Ungheria, ma fortissima anche in Polonia proprio. Quindi io credo che questa sia una delle possibili basi per la ricerca anche di una visione unitaria della cultura europea. Grazie. Anaritin. Herr Weber, Sie haben recht gesagt, dass mein Institut falsch heißt. Warum heißt Institut für Europäische Geschichte? Aber ich will Ihnen etwas sagen. Wir haben ja einmal ein Experiment gemacht, und zwar zusammen mit dem Hochschulinstitut in Florenz, die Frage aufgeworfen, was bedeutet eigentlich die Französische Revolution für Europa? Die Frage war falsch, das kann ich Ihnen gleich sagen. Wir haben Spanier, Italiener, Franzosen, Deutsche und Polen zusammengetan. Und zwar war der Witz der, wir haben nicht die einzelnen Nationen erzählen lassen, was bei denen vorgekommen ist, sondern wir haben das aufgeteilt in Verwaltung, in die Veränderung des Rechtssystems, etc., die Kultur. Das Ganze ist in 0, nichts zu einer Lawine geworden, sodass wir schließlich einfach davor kapituliert haben. Dieses Kolloquium war außerordentlich interessant. Wir sollten es wahrscheinlich nochmal machen, weil es herausgestellt hat, dass nicht die Französische Revolution das Interessante war, sondern die napoleonische Zeit. Die napoleonische Zeit war das, was wirklich in Europa gemeinsam unendlich viel getan hat. Aber wenn Sie jetzt anfangen, sozusagen das in das Fazit zu ziehen, hat sich herausgestellt, dass schon mal die Sprache eine Riesenschwierigkeit war. Dass man sozusagen es nicht wirklich, selbst diese Frage, von der ich geglaubt habe, dass sie relativ leicht in ein System zu bringen ist, dass man schon da sehr schnell an eine Grenze stößt, die eigentlich, und da gebe ich Ihnen jetzt wieder recht, ein europäisches Institut haben müsste, was eigentlich das Florentiner Hochschulinstitut besser sein könnte wie alles andere. Es sind ja von dort viele Impulse ausgegangen, aber in letzter Zeit sind sie weniger für die Geschichte, wie sozusagen für die Verwaltungs- und für die Juristerei gegangen. Das ist eine Entwicklung, die man nicht ändern kann, aber an sich wäre das Hochschulinstitut in Florenz ein Punkt, wo man das machen könnte. Aber ich kann nur sagen, damals haben Sie mir schon gesagt, es tut uns leid, das nimmt Dimensionen an, das können wir nicht mehr so ohne weiteres in zwei Buchdeckel hineinbringen, sondern das ist ein Versuch gewesen, der eigentlich die Kräfte überstiegen hat, die ein Institut gemacht hat. Vielen Dank. Möchte ich nur noch ein Teil, bitte sehr. Herr Esche und Herr Karl. Kurz. Ich glaube, dass die nicht immer guten Erfahrungen, die Herr Weber gehabt hat und uns berichtet hat, doch vor allen Dingen an zwei Dingen liegen, nämlich einmal an der Themenwahl und dann an der etwas freischwebenden Organisation. Ich würde es für wenig glücklich finden, mit einer Edition zu Richelieus, wie wir gehört haben, Innenpolitik, französischer Innenpolitik zu beginnen, sondern das, was Herr Hammerstein gesagt hat, möchte ich sehr unterstreichen, also ein Thema wie Universitätsgeschichte oder wie europäische Rechtsgeschichte, das ist doch etwas ganz was anderes. Wenn dann ein genuesisches Institut in diesen Verband eintritt und ein genuesisches Thema bringt, wie wir gehört haben, finde ich das auch nicht gerade ein europäisches Kunststück. Da waren das Istituto Storico Italiano und das Deutsche Historische Institut am Anfang dieses Jahrhunderts schon weiter, indem sie eine gemeinsame Reihe hatten. Da war das Medaillon von Leibniz und das Medaillon von Muratori drauf. Und die einen machten diesen, die anderen machten das. Das war abgestimmt, damit man sich nicht in die Quere kam, aber es ergänzte sich in den Register Cartarum. Das ging dann leider mit dem Ersten Weltkrieg aus verständlichen Gründen zu Ende. Das zweite ist das Problem der Organisation. Ich würde immer von vorhandenen Strukturen, die sich bewährt haben, ausgehen. Einmal das, was Herr Oechsle gerade, wie ich finde, sehr glücklich mit dem Implantat eben bezeichnet hat. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder eben einfach, dass Institute zusammenarbeiten. Wir drängen uns nicht danach, muss ich gleich sagen, denn wir haben selber genug zu tun. Aber wenn ich höre, mit einem leichten Vorwurf in der Stimme, ich weiß die Einzelheiten nicht, dass das Pariser Institut nicht bereit war, hierzu Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, die dann in einer anderen Reihe publizieren, dann verstehe ich das. Denn, verzeihen Sie, als Institutsdirektor kann ich nicht einen Meter über dem Boden schweben, sondern ich sage mir glatt, das ist eine direkte Finanzierung aus meinem ordentlichen Etat, wenn ich das so machen würde. Also das würde ich auch nur tun, wenn mir jemand, eine Stiftung oder das Ministerium, eine Stelle hineingäbe für diesen speziellen Zweck. Aber um abzuschließen, um auf das römische Beispiel zurückzukommen, das Istituto Storico Italiano per il Medioevo und unser Institut und die École Française beispielsweise zusammen irgendetwas auf die Beine kriegen könnten, wenn wir dazu noch zusätzliche Mittel hätten, da würde ich überhaupt keinen Zweifel dran haben. Denn das, was Sie zum Beispiel nannten als ein mögliches Problem, nämlich das Problem der Sprache, was ein größeres Problem ist, als das meistens so im europäischen, in den europäischen Chiacchierate eben gewertet wird, das ist bei uns kein Problem, weil wir eine Lingua Franca haben, nämlich das Italienische, nicht? Also, aber ich würde eben immer vom Machbaren ausgehen, von dem, was möglich ist, von überlegten Themen. Und da, unter diesen Bedingungen, sehe ich auch nicht so schwarz, wie ich, als Herr Weber endete, dann doch zeitweilig sah. Danke sehr. Herr Karl, bitte. Ich glaube, dass wir unsere Diskussion ja nicht nur auf dieses eine Modell beschränken sollten, sondern, das hat sich ja jetzt schon gezeigt, dass wir auch darüber hinaus ausgreifen. Aber nur eine kurze Anmerkung noch zu der Wahl des Themas. Das lag natürlich daran, dass der Bearbeiter damit schon angefangen hat, zur Verfügung stand und dass man auch mit Hilfe der Sonares den Druck leicht finanzieren konnte. Ich denke hier, Herr Skira, an die AG Alp, wo wir ja schon seit Jahren zusammenarbeiten in einer Kulturkommission, die aus Salzburg, Tirol, Südtirol, Bozen, Trient, Verona, Friaul, Mailand und der Schweiz, Graubünden und St. Gallen geschickt wird. Ja. Wir sind nicht nur beschickt aus diesen Ländern, sondern wir arbeiten auch ständig zusammen an gemeinsamen Themen. Die Finanzierung ist natürlich ideal, weil es die verschiedenen Länder machen. Und wir haben ein gewisses Prestige natürlich einzusetzen, das sie dann auch einsetzen müssen, weil sie sich sonst vor der Nachbarregion blamiert fühlen. Die Publikationen sind natürlich nicht sehr ansehnlich, das gebe ich zu, das ist ein billiger Druck. Aber wer reinschaut, der weiß, Sie werden sich erinnern, gerade, das war die Anregung, die mich also jetzt bewogen hat, darauf einzugehen, gerade die napoleonische Ära als ein Ferment des europäischen Verwaltungsfortschritts ist da sehr deutlich zum Ausdruck gekommen. Herr Weiß hat auch ein Referat damals gehalten, Schüler von Ihnen, hat jetzt wieder in diesem Rahmen gesprochen, der Herr. Also die Anregungen, die dabei ausgehen, können durchaus einmal auch für größere Aufgaben in Anspruch genommen werden. Ich hoffe jedenfalls, dass wir jetzt nicht, was die AG Alp ja als ersten Antrieb ins Spiel gebracht hat, dass wir bloß bei den wirtschaftlichen Gesichtspunkten bleiben, sondern auch die, ja, sagen wir doch die Kultur, die Kulturpolitik so gemeinsam kulturellen Anliegen einmal näher ins Auge fassen. Eine Tagung hat sich ja mit den europäischen Grundlagen schon beschäftigt, also mit der Ethnogenese im Alpenraum. Ach, das ist ja schon ein schönes Thema. Und macht zusammen mit den Kollegen aus Tirolia, die eine Karte, historische Karte der alten Länder, die alle möglichen Gesichtspunkte auch umfasst. Das ist eine schwierige Arbeit, gerade also kulturelle Gemeinsamkeiten zu kartieren. Wirtschaftliche lassen sich da leichter erfassen, aber das Ganze wird sich ja noch entwickeln. Die jetzt bereits bei verschiedenen Beiträgen zum Ausdruck kommen, die optimistische Einstellung, glaube ich, lässt sich als rechtfertigen. Vielen Dank. Credo non ci siano altre richieste di parola, quindi darei di nuovo la parola al professor Teva, però vorrei prima io fare anche una piccola osservazione. Mi pare che abbia ragione Teva quando dice che la condizione prima per poter fare storia in termini europei è di pensare alle iniziative da intraprendere in una mentalità, in un quadro europeo. Bisogna combinare, diciamo così, il momento federale con il momento centrale che nella sua intenzione è europeo. Questo è senz'altro vero. Quindi è un problema di mentalità. Però a me pare che ci siano anche aspetti molto pratici, molto concreti, molto terra a terra che dovrebbero e potrebbero essere presi in considerazione da responsabili di istituti nazionali diversi come quelli di cui sono. Io credo che il processo di integrazione europea è un processo in corso, inarrestabile, sul piano sia dell'amministrazione, cioè della burocrazia di Stato serie che esiste e che ha molti fondi di istituzione, da una parte, e sul piano anche legislativo, perché in ogni caso il Trattato di Maastricht è irreversibile e il Trattato di Maastricht riesce a introdurre una serie di piccolissime omologazioni a livello europeo per quel che riguarda procedure, comportamenti, modi di lavorare di diversi settori della vita produttiva. E tutto questo è un avanzamento incredibile sul piano dell'integrazione dell'Europa e questo può essere possibile, a mio avviso, anche sul piano della ricerca storica. Io mi chiedo se non sia possibile che tra i diversi istituti che ci sono rappresentati si possano gradualmente stabilire dei criteri comuni rispetto ad alcune cose fondamentali, come possono essere ad esempio la cura per i mass books, il tipo di borse di studio che vengono date, il tipo di rapporti che ci sono tra questi istituti extrauniversitari e le università, il tipo di scambi che possono intervenire tra, come nel caso ad esempio di Göttingen che viene in nota dalla nazionale francese. Ecco, su cose di questo genere, molto banali, molto semplici, ma anche molto operative, a mio avviso dovrebbe essere possibile arrivare a dei, non compromessi, ma a delle procedure comuni. Se noi arrivassimo, avessimo la pazienza e l'umiltà di operare anche su questo terreno, lo scambio delle informazioni, per rimanere in contatto, dicendo, io penso faremo un grande passo avanti anche verso la formazione di questa mentalità generale europea che deve proponere. E inoltre vorrei anche dire che c'era il problema di gestione dei fondi, un problema fondamentale della ricerca storica, ma non è certamente un problema. E quindi forse altri aspetti della ricerca storica possono essere aggrediti, affrontati e risolti in tempi più brevi, con meno costi e meno fondi di quanto invece non accada per l'inizio. Mi scuso per la lunghezza, ma volevo riportare anche il discorso a un livello di banale, semplice e quotidiana collaborazione tra i nostri istituti, perché questo era un po' anche lo scopo che noi ci avevamo tantissimo. Come si ripeto, sono germani come pensare a questa giornata della quale comunque personalmente ringrazio molto. Ja, eine ganze Reihe von Einwänden habe ich erwartet. Die hatte ich selbst längst vorher. Ich möchte vier oder fünf Punkte ansprechen. Der erste Punkt ist, haben wir ein europäisches Geschichtsbewusstsein? Haben wir das wirklich schon? Oder haben wir Themen europäischer Geschichte? Aber haben wir ein Bewusstsein, das von einer europäischen Identität herkommt? Sie haben völlig recht, Herr Engelhardt, wir addieren. Wir sind kaum dabei zu integrieren. Und ich glaube, das ist etwas, was sich auch durch Praxis entwickeln muss. Durch sehr viele kleine Schritte in Richtung einer Integration. Durch sehr viele kleine praktische Schritte. Das Zweite, die Themen, die ich nannte, angefangen von Richelieu bis zu denen, die wir also jetzt ventilieren, Herr Krauss hat das schon gesagt, wir haben nicht mit der Innenpolitik Richelieus angefangen, weil wir meinten, das sei also nun Priorität, sondern das war ein rein praktischer Grund. Da war Grillon, der saß da dran. Nicht wahr? Und er hat das eben mit einer Intensität und mit einer Vitalität und dergleichen gemacht. Er war nicht zu bremsen. Und wir haben große Mühe gehabt, Mitarbeiter zu finden, die die Außenpolitik machen. Nicht? Wir haben zum Glück also dann welche gefunden, die Empire machen. Wir haben jetzt zum Glück dieses italienische Institut in Genua gefunden, die sich mit italienischen Staaten, mit den Beziehungen zu Frankreich, zur Zeit Richelieus befassen. Nicht? Das geht nicht um Genua im kleinen Sinne, sondern es geht um die Italienpolitik Richelieus. Vieles davon muss man eben machen, soweit es möglich ist, ohne dass man das also groß konzipieren kann. Die Themen, Herr Oetzle, die ich nannte, naja Gott, das sind also Themen, die werden jetzt mal probiert, die werden durchdiskutiert und man wird sehen, ob man daraus was macht oder nicht. Wir sind in einem hier sehr offenen Stadium des Diskutierens, aber wir meinen, wir sollten es diskutieren und wir sollten nicht warten. Und das führt mich zum Letzten. Natürlich weiß ich, dass man also das Machbare machen soll. Nur das Machbare wurde auch einmal gemacht und war zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht gemacht und war etwas Neues, was man riskieren musste, ohne dass man schon wusste, was daraus wird. Und genau in diese Richtung gehen wir. Ich weiß wirklich nicht, ob etwas daraus wird. Nur ich bin trotz dieser Erfahrung der 25 Jahre der Meinung, es sei noch nicht der Zeitpunkt gekommen, aufzugeben. Ich glaube, wir müssen in kleinen Schritten aber zielbewusst weitergehen in dieser Richtung einer Kooperation. Und zwar nicht nur einer additiven, sondern einer integrierenden Kooperation. Ich halte das für sehr wichtig. Und das sind ganz einfache Dinge, die man im persönlichen Umgang miteinander lernen muss. Da fängt es an. Und nicht bei den großen Themen. Und eine solche Kommission, da hat eben Krauss schon recht, hat eben auch da Gelegenheit gegeben zu Annäherungen, zu Freundschaften, zu Verständnismöglichkeiten, die sich dann eben auch in der Sache auswirken. Ich sage noch einmal, wenn nichts daraus wird, tant pis, es gibt viele Dinge, aus denen nichts geworden ist, aber vielleicht wird etwas daraus. Und wenn es sein müsste, dass ich mich hier und da an den einen oder anderen von Ihnen wende um Mithilfe, dann wäre ich dankbar, wenn Sie mir helfen würden, das Flämmchen, von dem Krauss sprach, am Leben zu erhalten und vielleicht etwas zu vergrößern. Danke schön. Con queste parole di speranza basate su un concreto pessimismo si chiude il nostro incontro. Io credo di dover essere autorizzato con conseguenza a ringraziare tutti gli intervenuti per questa giornata che per noi è stata molto bella. Spero che potremo farne delle altre qualche altra volta in questo modo. Ora ci rechiamo tutti appunto nel municipio di Trento per dare un saluto affettuoso al nostro vecchio presidente Anna Manusca. Molte grazie. Thank you.